tanze im Regen, wenn der Sturm beginnt. Tanze im Regen, wenn das Schiff auch untergeht. Tanze im Regen, wenn das Schiff, das Schiff.